ihr schreit ein Abhol. Ihr verhöhnt und beschimpft mein festliches Theater. Was gibt euch ein Recht, so überheblich zu sprechen und mich zu schmähen? Den wissenden Fachmann euch, die ihr noch nichts für das Theater geleistet. Meine Verse in ihren mit der Rang sie spricht, aber die magere Handlung deiner Dramen, ihr dramatischer Aufbau, sehr bedürftig meiner szenischen Hilfe, eine kleine Ensembles für Streichinstrumente. Graziöse Kammermusik, sie entzückt den Salon. Die heutige hab ich leider verschlafen. Elegische Romanzen kannst du nur singen, aber Musik der Leidenschaften, wie die Bühne sie fordert, sie ist dir bisher noch nicht gelungen. Nein, nein, euer Veto macht mich nicht erzittern. Was wisst ihr Knaben von meinen Sorgen? Seht hin auf die niedren Possen, an denen unsere Hauptstadt sich ergötzt, die Grimasse ihr Wahrzeichen, die Parodie ihr Element, ihr Inhalt, sittenlose Frechheit. Tölpisch und rüde sind ihre Späße, die Masken zwar sind gefallener Fratzen, sind ihr Menschenantlitze, ihr verachtet dies Treiben. Doch ihr duldet es, ihr macht euch schuldig durch euer Schweigen. Nicht gegen mich richtet eure Phalanx. Nicht jeden in ewigen Gesetzen des Theaters. Zum Herzen des Volkes sprechen, die seine Seele widerspiegeln. Wo sind sie? Ich kann sie nicht finden. So sehr ich auch suche, nur blasse Ästheten blicken mich an. Sie verspotten das Alte und schaffen nichts Neues. In ihren Dramen stolzieren papierne Helden, zücken die Schwerter, schwingen die Rate, die wir längst schon kennen. In der Oper das Gleiche. Weise Priester und griechische Könige aus grauer Vorzeit, Druiden, Propheten, schreiten gleich Schieben aus den Kulissen. Ich will eine Bühne. und schaff die Werke, die ich suche. Kraft auf meiner Bühne, ich sie zum stolzen Erfolg. Schärf einen Witz, gib im Theater neue Gesetze, neuen Inhalt. So lasst mich in Frieden mit eurer Kritik. Heute im Zenit meiner ruhmreichen Laufbahn darf ich es wagen, von mir zu sprechen. Von mir leben Decker großer Talente, dem weisen Erzieher, dem Meinesgleichen, wo wäre das Theater? Ohne meinen kühnen Wagemut und schließlich ohne meine hilfreiche Hand, ein Vorschuss im richtigen Augenblick kann aus dieser Depression erheben und die entschwundene Tatkraft wieder erwecken. Ein Beispiel für viele, der berühmte Lacan. Einst ein Lebensbrüder hat ist, jetzt ein Führer des Palais Royal ist ein Herr. Einen Weg. Gebt euch geschlagen, ihr Schwärmer, ihr Träumer. Achtet die Würde meiner Bühne. Meine Ziele sind lauter. Und auslösch ich meine Verdienste. Ich streite Cheers.